2. Sprachschatten. 2. A. Hören Sie genau zu. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Ach so, im Osten von Deutschland. Österreich ist südöstlich von Deutschland. Südöstlich von Deutschland. Die Schweiz liegt südwestlich von Deutschland. Südwestlich von Deutschland.